Die Zahlen von 0 bis 135. Achten Sie auf die Aussprache und sprechen Sie nach. Zero. Um, uma. Dois, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101, 101. 102, 102. 135.